Zum 50. Gründungstag des Autorenkollektivs, 15. April, fand am 20. Juni eine Gedenkveranstaltung statt. Der stellvertretende Vorsitzende des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Kim Ginam, die Schriftsteller, die leitenden Mitarbeiter für Schaffensarbeit und die Belegschaft des Autorenkollektivs nahmen an der Veranstaltung teil. Kim Ginam verlas das Gratulationsschreiben des Sitka der Partei der Arbeit Koreas an die Schriftsteller, die leitenden Mitarbeiter für Schaffensarbeit und die Belegschaft des Autorenkollektivs 15. April. Im Gratulationsschreiben hieß es, Kim Il-sung, der den Schriftstellern einen wertvollen und reichen ideologisch-geistigen Reichtum geschenkt habe, habe all ihre Werke gelesen, ihnen das größte Vertrauen entgegengebracht und sie hochgeschätzt. Kim Il-sung habe am 20. Juni zu Zahl 56 1967 das Autorenkollektiv 15. April gegründet, die Dichtung und die Wege zum Schaffen der Literaturwerke erhielt und dessen Arbeit fürsorglich geleitet. Das Sitka der Partei der Arbeit Koreas würdigte hoch die Schriftsteller, die leitenden Mitarbeiter für Schaffensarbeit und die Belegschaft des Autorenkollektivs 15. April, die zur Schaffung der großen revolutionären Meisterwerke über das heilige revolutionäre Leben der herausragenden Menschen von Paek Doosan und über ihre unvergänglichen Verdienste einen großen Beitrag geleistet hatten. Auf der Veranstaltung gab es ein Referat und die Reden.